Mit größerem Abstand von dieser Zeit wird alles immer negativer für die Deutschen. Und wissen Sie warum? Weil die Angst haben, dass wieder ein Wechsel kommen könnte und dass man die Lüge entfernt. Das ist der einzige Grund. Grund.